Yeah. Bare lige mordbyer. Du sagde, du kom nok hjem og stod for en shot og spørger lige mordbyer. I var den og sådan, der stik raksen så fyker. Og næsten i mig flash, hvor han tog en sok. Tak, du er dog skisserne, hvis net vi virker ikke så sok. Lidt bare lige mordbyer, gænger med og fjerdes fest. Og lukker mit kristoffmaskine, og tvær kisten med den blå lift. Der som set og ser, der er en kop, der strohult. Flasch med bier, det schemes an det svore Fortet 50, KTM. Heute ist es lustig, dass ich gut dazu pass. Ja, das wusste ich, das Lied da schreiben. Ja, das lustig, weil's a Welthit is. A echte Schem, das ist a Wahnsinn. Wie das Lied da zum Schreiben. Wir schleichen uns zum Friedhof mit am Bären. Ja, die Brunner müssen glauben, wir sind gestört. Wir sind die Dürmerstoffer aus Dürmerstoff. Unser Leben ist das Ballimobil. Du zack, hast am Bären oder wo? Wir fahren mit dem Ballimobil. Bergauf und bergau, hörst die Socks a so. Du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack. Der Scheiß, ich bin der Dauerbär. Trotz mir aus der Vier, komm, ich hab ein Dauerbär. Elfi und Doma, die sind die Ersten. Pauli, willst du auch wen, wer mich schärft? Elf vor ein Golf und die Zwanzige. Und für den, hack Klimmer in der Nacht. Ganz bequem. Bleiben beim Mobil, Euler, das ist da. Egal ob Rotweinsdorf, Hatzelsdorf, Hetero. Sind wir alle. Das ist unser Heimat. Wir leben dort mal Leben lang und sind verheiratet. Und das Ballimobil, das ist Leben hoch. Wir stehen am Mordau und sehen hoch hinaus, hinaus in die weite Welt. Wir fahren mit dem Ballimobil, ha, wie es uns gefällt. Und Schluss mit lustig, aus mit Ende. Dein ganz Dürmerstorf spricht jetzt Bände. Wir sind die Dürmerstorfer aus Dürmerstorf. Unser Leben ist das Ballimobil. Du zack, du zack, hast am Bären oder wo? Wir fahren mit dem Ballimobil. Bergauf und bergau, hörst die Socks a so. Du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack. Dürmerstorf, Dürmerstorf, Dürmerstorf, Dürmerstorf. Ballimobil, Ballimobil, Ballimobil. Du zack, du zack, du zack, du zack. Die Hurt, die Geschissene, Geschissene, Geschissene. Dürmerstorf, Dürmerstorf, Dürmerstorf, Dürmerstorf. Ballimobil, Ballimobil, Ballimobil, Ballimobil. Zock, du zock, du zock, du zock. Die Hurt, die Geschissene, die Geschissene, die Geschissene. Dann Mörli, dann Mörli. Los, mach's einfach, ja, los, mach's. Passt, aus, Ende, passt, okay. Okay, sag den Namen, Freezy Trap, yeah, okay. Wir sind die Dürmerstorfer aus Dürmerstorf. Unser Leben ist das Ballimobil. Du zack, hast am Bären oder wo? Wir fahren mit dem Ballimobil. Bergauf und bergau, hörst die Socks a so. Du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack, du zack.